Kundgabe 4980. Empfangen am 5.10.1950. Dogma. Maria Himmelfahrt. Wie ihr euch zur Wahrheit einstellet, so ist auch eure geistige Entwicklung. Wer sie suchet, der findet sie und schreitet unfehlbar vorwärts. Wer sie ablehnet oder sich gleichgültig zu ihr verhält, der kann nicht geistigen Erfolg haben, denn dieser lebt auch nicht in der Liebe, die mit der Wahrheit eng verbunden ist. Das Verhalten der Menschen zur Wahrheit entspricht auch ihrem Verhalten zu mir, der ich selbst die ewige Wahrheit und auch die ewige Liebe bin. Und so werdet ihr nun verstehen, dass ich stets bestrebt sein werde, den Menschen die Wahrheit zuzuführen, weil der Irrtum begreiflicherweise von mir abführen muss. Jeglicher Irrtum muss berichtigt werden und irrige Lehren an den Pranger gestellt, weil sie das Denken des Menschen vergiften, weil sie die Seele des Menschen dem in die Hände liefern, der Vertreter der Lüge ist. Es kann somit auch nicht geduldet werden, dass der Irrtum den Menschen in Form einer Glaubenslehre geboten wird, die sie annehmen müssen. Jegliche Lehre, die zwangsmäßig das Bekennen dazu fordert, findet meine Missbilligung, wenngleich sie der Wahrheit entspricht. Denn der Glaube an eine solche Lehre im Zwang hat keinen Erfolg für die Seele. Weit schlimmer aber ist es, wenn eine irrige Lehre den Menschen aufgezwungen wird, die an sich auch keinen Wert hat für die Entwicklung der Seele. Es kann niemals eine Maßnahme meine Zustimmung finden, die den freien Willen des Menschen beschneidet. Und jedes Dogma ist ein Antasten des freien Willens. Zudem ist es belanglos für die nachfolgende Menschheit, in welcher Weise die Mutter Jesu die Erde verlassen hat. Denn solange die Menschen nicht geistig so weit fortgeschritten sind, dass sie den Vorgang der Vergeistigung einer Seele begreifen können, trägt die Darstellung einer Himmelfahrt nur erneute Finsternis ein. Zweifel und Unglaube wird dort sein, wo jegliches Verständnis dafür fehlt. Die Himmelfahrt Christi zwar ist anders zu bewerten. War er doch der göttliche Erlöser, dem jede Macht gehorchen musste und der ein Werk vollbracht hat, das allen Menschen galt, von dem auch alle Menschen Kenntnis erlangen sollten und dessen Erdenleben daher von Anfang bis zum Ende den Menschen bewusst und verständlich sein sollte. Seine Himmelfahrt war der Abschluss des göttlichen Wirkens auf der Erde. Seine Himmelfahrt war die Krönung. Es war die Erfüllung vieler Weissagungen und der Abschluss des Wandels Jesu auf dieser Erde. Doch auch der Glaube daran soll nicht gefordert werden, sondern es soll den Menschen völlig frei bleiben, daran zu glauben, weil der lebendige Glaube erst die Folge eines Wandels in Liebe und eines tiefen Wahrheitsverlangens ist. Und daher ist es weder von Wert noch von Vorteil, den Menschen ein neues Streitobjekt zu schaffen, das menschlicher Verstand nicht beweisen kann und das einen höheren Entwicklungsgrad erfordert, um verstanden und geglaubt werden zu können, der aber bei den Menschen nicht mehr anzutreffen ist und daher die Verwirrung nur größer wird, wo den Menschen Erkenntnis gegeben werden sollte. Amen.